Traumland von Edgar Allan Poe aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Traumland von Edgar Allan Poe. Jenseits des Raums, jenseits der Zeit, dehnet sich wild, dehnet sich weit, ein dunkles Land. Auf schwarzem Thron regiert ein Dämon, die Nacht genannt. Auf einem Wege, traurig und einsam, mit bösen Engelscharen gemeinsam, erreichte ich neuerdings dies entlegene Thule. Durch Heiden ging's, durch Sümpfe und Pfuhle, da, jenseits der Zeit und jenseits des Raums, lag es verzaubert, das Land des Traums. Stürzende Berge, gähnende Schlünde, Titanenwälder, gespenstische Gründe, wallende Meere ohne Küsten, Felsen mit zerrissenen Brüsten, Wogen, die sich ewiglich bäumen, in lodernde Feuerhimmel schäumen, Seen, die sich dehnen und recken, ihre stillen Wasser ins Endlose strecken, ihre stillen Wasser, still und schaurig, mit den schläfrigen Lilien, bleich und traurig. An den Seen, die sich so dehnen und recken, ihre stillen Wasser ins Endlose strecken, ihre stillen Wasser, still und schaurig, mit den schläfrigen Lilien, bleich und traurig. An den Felsen, neben den düstern, unheimlichen Wellen, die ewig flüstern, an den Wäldern, neben den Teichen, wo die eklen Gezüchte schleichen, in jedem Winkel, dunkel, unselig, an allen Sümpfen und Pfuhlen unzählig, wo die Geister hausen. Trifft der Wanderer mit Grausen, verhülltes Volk aus dem Totenlande, Erinnerungen im Leichengewande, weiße Gestalten der Schatteninseln, bleiche Schemen aus toten Zeiten, die verzweiflungsvoll stöhnen und winseln, wie sie am Wanderer vorübergleiten. Für das Herz, dessen Schmerzen Legionen, sind dies friedvolle, milde Regionen. Für den umnachteten dunklen Geist sind es himmlische, selige Auen. Doch der Pilger, der es durchreist, darf es nicht unverhüllt erschauen. Unergründlich bleibt es für jeden, dieses geheimnisvolle Eden. Das ist des finsteren Königs Willen. Und der Wanderer von ungefähr, dorthin verschlagen, erblickt es daher, nur durch verdunkelte, matte Brillen. Auf einem Wege, traurig und einsam, mit bösen Engelscharen gemeinsam, schritt ich jüngst heim, durch Sümpfe und Pfuhle, aus diesem öden, entlegenen Thule. Ende von Traumland von Edgar Allan Poe.